noch Sinn hat, hier dieser Podcast und alles. Ich meine, irgendwie, du hast keinen Bock mehr. Bei mir hängt es gerade auch echt durch und wir finden die Termine immer nicht und dann können wir uns auf die Themen nicht einigen. Dann haben wir wieder Kommentare und dann mache ich Werbung für den Podcast und dann mache ich die falsche Werbung für den Podcast. Dann ist Stefan unzufrieden. Ich glaube, das ist jetzt Folge 10. Die machen wir jetzt irgendwie, machen wir die jetzt noch und dann ist für mich auch aus, weil irgendwie so macht es keinen Sinn mehr. Hallo, hier ist der Stefan und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast. Nebenbei ist der Florentin. Der ist heute nicht gut drauf. Was hast du jetzt genau für ein Problem eigentlich? Haben wir Themen auch oder machen wir einfach wieder irgendeinen Schwachsinn? Wir haben Themen. Es ist Aufschieben und Zukunft. Okay. Problem 1 bist du irgendwie. Also da will ich jetzt auch wirklich gleich direkt anfangen. Du bist echt der schlechteste Co-Moderator, den es gibt. Weißt du, ich bin heute extra eine halbe Stunde früher ins Studio gekommen, damit ich vielleicht mal vor dir da bin. Du warst schon da. Ich weiß nicht, ob du hier wohnst oder was los ist. Du bist immer vor mir da. Du hast irgendwie breit grinsend so eine Sushi-Box gegessen. Habe ich gefragt, kann ich auch einen haben? Dann hast du so getan, als würdest du kein Deutsch sprechen. Habe ich gesagt, Stefan, ich weiß, dass du Deutsch sprichst. Wir machen einen Podcast. Und dann kamen nur noch ausländerfeindliche Witze von dir. Ich habe dir 8 Mails geschickt, dass wir heute mal eine neue Rubrik ausprobieren. Sportkanal, wo wir uns ein bisschen über Sport unterhalten. Von dir kamen nur Gewaltvideos und Kinderpornos zurück. Immer irgendwelche. Und Roboterfails. Roboterfails und wieder ausländerfeindliche Witze. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Aber du musst zugeben, dass Roboterfails echt toll sind. Ja, Roboterfails sind schon ganz okay. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob bei dir die Stimmung, also ob bei dir die Einstellung generell dem Projekt gegenüber noch die richtige ist. Du strengst dich nicht mehr an. Wie du hast gesagt, bei Folge 8, wir waren auf Platz 32. Du strengst dich überhaupt nicht mehr an. Du auf deine Lorbeeren stapeln sich Kilometer hoch. Ich weiß nicht, wo du da bist. Ich weiß nicht, ob du unter deinem Zynismus überhaupt noch atmen kannst, den du dir da aufgebaut hast. Wir sind auf Platz 72 wieder. Wir sind auf Platz 72 wieder, wollte ich nochmal sagen. Das ist ein Erfolg. Vielleicht müssen wir diese Erfolge aber auch mal ein bisschen feiern, um dann vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr Elan an die Sache zu gehen. Ja, wir können auch feiern von mir aus. Also wenn du feiern willst, können wir auch feiern. Ich habe echt mir viele neue Rubrikideen überlegt. Die hast du alle abgeschmettert. Du hast alle gesagt, das ist scheiße. Sag mir mal die besten 3 Ideen. Ich hatte Sportcenter, Tierzentrale und was ist eigentlich mit Heißluftballons los? So, das sind meine 3 Rubriken, die hast du alle 3 abgeschmettert. Dabei hatte ich mir wirklich Sportanalysen aus den Fingern gesaugt heute Morgen. Da lecken sich Sky Sport die Finger danach. Ich habe alles analysiert, ich habe die Bundesliga analysiert, ich habe Snooker analysiert, ich habe überall das Letzte rausgeholt, ich habe Sportarten miteinander verglichen, ich habe Vergleiche gezogen, ich habe mir überlegt, wie würde dieser Sportler in einer anderen Sportart, wie würde er sich machen, ist es ein Transfer? Das ist eine ganz neue Art, über Sport zu denken, ist Sport nicht mehr in Disziplinen einzeln unterteilt zu denken, sondern alles miteinander zu vermischen, zu sagen. Auch nicht mehr in Schubladen zu denken. Ja, auch mal raus. Warum muss Basketball immer Körbe haben? Das ist eigentlich auch eine gute Herangehensweise. Sehr gut, Florentin. Kann man das nicht digital lösen oder so? Wie so ein elektronisches Schlagzeug hat man dann nur noch irgendwie so ein Plättchen, wo dann irgendwie macht so pff, wenn der Ball draufkommt. Sowas zum Beispiel. Irgendwie kann man da nicht so ein Beat, kann man nicht einen Rhythmus machen? An welche Mailadresse hast du denn geschickt eigentlich, die Ideen? Ich hab's. Vielleicht ist da das Problem. Ich hab holocaustlüge@stefantitze.de. Ja, die habe ich nicht mehr. Wie, die hast du nicht mehr? Stefantitze.de. Ich habe meine Meinung geändert. Stefantitze.de. Ist Holocaust war keine Lüge, @stefantitze.de. Stefantitze.de ist tatsächlich, so wie ich das sehe, schon besetzt. Ja. Homepage von Stefan Titze. Ja, von Hallo, liebe Besucher. Ja, von einem Korrespondenten oder so. Also schön, dass ihr auf meine Webseite vorbeischaut. Sicherlich habt ihr bemerkt, dass dies nun ein neues Design hat. Ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. Das ging komplett an mir vorbei. Ich werde mich bemühen, so schnell wie möglich die Webseite mit Leben zu füllen. Das sind auch so Sätze, die man immer ganz gerne liest, weil man genau weiß, die wird auch niemand lesen. Nein. Die Frage und Anregungen könnt ihr mich in der Folge. Ja, genauso Blog. Hey, mein erster Blog-Eintrag. Hey Leute, bald kommt der erste Blog-Eintrag. Freut euch schon. Ich mache vielleicht was zum Thema Musik. Klar, natürlich. Und wir sind 2 Gäste online. Du und ich. Ja, ich hatte tatsächlich mal einen Blog. Das ist transparent. Ich glaube, den Blog gibt es tatsächlich noch. Warte mal ganz kurz. Hast du einen Blog gehabt? Ich hatte mal einen Blog. Ich kann ja mal tatsächlich einen Blog-Eintrag vorlesen, wenn ich ihn finde. Ja, das wollen, musst das du jetzt erstmal. Wollen das die Hörer? Ich nein, glaube schon. Bitte lies keinen Blog-Eintrag vor. Nein, aber dass man einfach mal. Wir wollen keinen Blog-Eintrag. Nein, ich will auch keinen Blog-Eintrag. Nee, die Hörer sind. Was ist das für eine archetypische, klischeehafte Darstellung? Ich habe hier gerade eine Liste. Also, wir wollen nämlich über Aufschieben reden. Und wir haben uns ja da den. Wollen wir es nicht in der nächsten Folge machen? Guter Gag. Guter Gag, ich bin das mal der Einzige, den du dir aufgeschrieben hast zu dem Thema. Kriege ich jetzt immer einen Ping für so einen Gag oder was, weil es gerade so Ping die, gemacht hat. Warum kommen denn die Pings eigentlich? Ich kriege Nachrichten. Wenn ich jetzt auf lautlos stelle, höre ich die wahrscheinlich nicht mehr. Ich kriege auch manchmal egal. Nachrichten. Ich krieg, also ist überhaupt kein Problem für mich. So, ich habe nämlich hier, hast du den Blog gefunden eigentlich jetzt? Lass mich mal. Ich habe nämlich jetzt eine Liste gefunden. Da stehen 9 Gründe, warum Leute Dinge aufschieben. Ich finde, wir sollten die hier vorlesen. Oder nicht? Oder nicht. Es beginnt mit Platz 5 und 1 bis 4 ist nur, ja, komm, warte, mit, mach ich morgen. Fangen wir mit Platz 5 an. Okay. Fehlende Prioritäten. Das ist nämlich auch so ein Ding. Bei dir glaube ich nämlich, die sind andere Sachen, zum Beispiel eine YouTube-Karriere, viel wichtiger als dieses Podcast-UFO. Ja, obwohl klar. Wir hier natürlich, du mit deinem YouTube-Kanal, sind wir ehrlich, du kannst es, das Feld nicht mehr von hinten aufrollen. Da ist zu viel, ich glaube, bei YouTube und ist Hopfen und Malz verloren. Da liegt zu viel im Argen, meinst du? Ja, glaube ich schon. Und hier die Podcast-Industrie, die deutsche, wir haben es aus dem Stegreif auf Platz 30 oder so geschafft mit unserem Podcast. Ich glaube, das ist eher so ein Feld, wo wir von hinten aufrollen können und das Ganze revolutionieren können. Ich glaube, du solltest die Prioritäten anders setzen. Geil, ich habe einen Blog gefunden. Aber du hast völlig recht, ich bin momentan eher auf meinem Blog konzentriert. Prioritäten sind immer so ein Ding irgendwie. Prioritäten sind bei mir nicht einfach Priorität 1. Bei mir kommen Prioritäten auf Priorität 4 oder so. Davor ist erstmal chillen, relaxen, Erfolg und sowas. Aber um Prioritäten mache ich mir relativ selten Gedanken, weil ich bin so ein Typ, ich lebe aus dem Bauch heraus. Ja? Wenn ich was machen will, habe ich da Bock drauf? Ist es wirklich meine Intention? Fühle ich das? Das ist mir viel wichtiger als irgendwelche. Bist du ein spiritueller Typ eigentlich? Ich bin total spiritueller Typ. Ich lebe wirklich fast nur außerhalb der materiellen Welt. Das, was ihr so in meiner materiellen Welt fühlen und spüren könnt, das, was ihr auf materieller, akustischer Ebene, das ist vielleicht 12% meines Wesens. Der Rest ist nur auf spiritueller Ebene. Was mir gerade an mir auffällt, ist, ich hab total das Klischee-Denken. Du hast gesagt, du bist ein spiritueller Typ und ich stelle mir dir vor, in so einem weißen Leinsachen, barfuß durch die Wohnung laufen und mit so Fell an den Wänden. Stelle ich mir dich gerade vor. Mit Fell an den Wänden. Weiß ich auch nicht warum. Mit Fell auf den Zähnen vielleicht. Fell auf den Zähnen und an den Wänden. Und dann läufst du immer, wenn du in die Wohnung reinkommst, dann schlenderst du, dann tänzelst du auch immer so ein bisschen und drehst dich und gehst an den Wänden lang. Das ist für mich das Klischee von Spiritualität. Und mein Gehirn funktioniert genauso. Ja, aber Aufschieben ist bei mir tatsächlich ein Riesenthema. Ich schiebe total gerne auf. Ich liebe es aufzuschieben. Aufschieben ist das Schönste, was man machen kann. Wenn man wirklich so eine Aufgabe vor sich hat und dann so denkt, ja, könnte ich auch morgen machen und dann zack, ist die Aufgabe plötzlich weg und dieses Gefühl der Erleichterung ist so schön, dass es jedes schlechte Gewissen einfach wegwäscht und damit bin ich da wirklich total drin. Obwohl Aufschieben eigentlich was ganz was Furchtbares ist natürlich. Ich kann mich noch erinnern, wo ich hatte mal in der Schule, war ich bei so einem Projekt Schüler lehren Schüler und da sollten Schüler jüngeren Schülern Nachhilfe geben und ich hatte Nachhilfe in Englisch. Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr um eine Aufgabe gedrückt wie das. Das waren, glaube ich, 6 Stunden. Mhm. Und davon, glaube ich, habe ich 1,5 gehalten im Endeffekt. Und ansonsten immer, ja, Frau so und so, ich habe heute Fahrschule. Und da hat man tatsächlich auch Geld dafür bekommen. Warst du der einzige Lehrer? Warst du der einzige Lehrer? Schade, das wäre ich völlig aufgeschmissen worden. Oh nein, uns wurde Florentin Will zugeteilt. Und in 3 Wochen ist der Test. Ja, komm, wir brauchen uns natürlich nicht mit Tess an. Keine Chance. Nee, es gab noch andere und die mussten dann immer für mich einspringen. Und dann so, ja, die ist aber schon klar, dass du da auch bezahlt dafür wirst und du musst es schon ein paar machen. Und ich halt sofort so, nee, ich will das Geld gar nicht und so und kein Problem. Und sofort wirklich, also in erbärmlichster Manier gebettelt, dass ich ja nicht meine Aufgaben erfüllen muss. Und das ist wirklich furchtbar, weißt du, du denkst dir, ja. Also wo ich mir zurückblickend auch mir nicht erklären kann, warum ich an diesem Projekt teilgenommen habe. Ich war faul, ich war schlecht in der Schule, ich habe mich nicht gerne in der Schule aufgehalten, ich habe mich am liebsten zu Hause in meinem Bett aufgehalten. Warum ich mich freiwillig dafür gemeldet habe, das zu tun, weiß ich nicht, aber es war die Hölle. Weil man hat ja auch keine Autorität Kindern gegenüber. Null. Nein, also ich habe auch niemand. Angst. Also ich habe auch Angst, mich vor Kindern zu blamieren. Es ist auch sehr einfach, sich vor Kindern zu blamieren, weil Kinder haben ja generell keine Angst vor niemandem erstmal und auch keinen Respekt vor niemandem. Die muss man sich erarbeiten bei den Kindern. Ja, vor allem man hat auch nichts in der Hand. Also das ist die schlimmste Situation. Als Nachhilfelehrer hast du wirklich ein riesiges Problem. Vor allem, wenn man schlecht ist in dem Fach, was man lernen soll, dann ist, glaube ich, generell schwierig. Aber der echte Lehrer kann ja irgendwie mit den Eltern reden oder Verweise verteilen oder so, aber der Nachhilfelehrer nichts. Den kriegen die Lehrer nie zu Gesicht. Er kann nur seine Sache falsch machen, wenn die Kinder irgendwie die Prüfung verhauen. Und die Kinder haben einfach keinen Respekt vor dir. Du hast irgendwie Nachhilfe in der 8. oder 9. Stunde, wo du selber einfach keinen Bock mehr hast. Und dann mitten im Unterricht holt irgendwie der Störenfried seinen Tischtennisschläger rauf und prellt so seinen Tischtennisball auf den Tischtennisschläger. Und bewirft dich mit dem Tischtennisschläger. Hallo, lass es mal so. Also war eine Katastrophe. Also ich habe mal Nachhilfe freiwillig gegeben, damals, weil es ein bisschen Geld gab dafür. Ich habe irgendwie 10 Euro die Stunde bekommen und dann habe ich eine Stunde pro Woche ein Mädchen unterrichtet. Da konnte ich aber auch nicht Nein sagen, weil es irgendwie Bekannte waren von uns. Und die hat viele Fünfen in Mathe geschrieben. Mathe konnte ich eigentlich immer ganz okay und habe dann auch gedacht, ja komm, schaffst du schon irgendwie. Und dann war die erste Klausur, war eine 2 von ihr. Es war aber Geometrie und ich habe es natürlich nicht auf die Geometrie geschoben, weil es das einzige Fach, was sie konnte in Mathe, sondern ich habe es auf mich geschoben, wie man das halt so macht. Die hatte mir, du bist ein richtig guter Mathe-Nachhilfelehrer. Weiter so. Und habe das dann irgendwann mit richtig Elan gemacht, bis dann ein anderes Thema, ein anderes Themengebiet in Mathe drin kam bei ihr und dann hat sie 5 geschrieben und ist irgendwann so von einer 4 auf dem Zeugnis auf eine 5 abgerutscht mit mir als Mathelehrer. Aber die Mutter war trotzdem irgendwie zu, also wie konnte, weil es halt Bekannte waren, konnte sie auch nicht sagen, hör mal Stefan, lass es lieber. Also es war irgendwie so ein Zwangverhältnis, weil keiner von uns konnte Nein furchtbar sagen und dann hat sie halt immer so gesagt, ja gut, du bist vielleicht kein guter Mathelehrer, aber sie hat jetzt den Spaß an Mathe wiedergefunden und es wurde darauf dann geschoben. Das war ganz nett. Und danach mir kam eine, da bin ich dann umgezogen, dann kam eine Nachhilfelehrerin, eine neue, und dann hat sie 2 geschrieben jetzt immer. Also es lag offensichtlich an mir. Ist aber abgedriftet irgendwie. Ich habe erst irgendwie die erste halbe Stunde habe ich noch versucht, irgendwie über Mathe noch zu reden. Und irgendwann fand ich es viel interessanter, wenn sie. Hast du nur noch mit ihr rumgemacht? Genau, nur mit ihr rumgemacht. Und ich fand die Geschichten, die sie aus der Schule erzählt, einfach viel interessanter. Naja. Ich habe dir gerade einen Link geschickt von meinem Blog. Also, falls du dich mal ein bisschen inspirieren möchtest. Wo denn eigentlich? Über Skype, falls ihr ein bisschen inspirieren, weil wir gucken ja heute natürlich auch in die Zukunft. Thema ist Zukunft, wie geht es in der nächsten Zeit weiter, wie leben wir in 5, in 10 Jahren, wie sieht die Medienwelt aus, wie sieht die echte Welt aus, was passiert? Und da ganz ist, kurz, ich bin richtiger Skype-Noob und weiß gerade nicht, wo ich diese Nachricht finden soll. Oder Kontakte. Da. Oder Kontakte und dann auf mich und dann im Chatfenster. Porno-Werbung. Es gibt die schwierigste Aufgabe, die jeder Moderator einmal Titel machen sollte, ist Stefan Titzes Lücken zu wegmoderieren, weil die sind so lange und so zäh, dass man das überhaupt nicht kann. Also wenn Stefan Titze mal irgendwie was recherchieren soll, man währenddessen auch ein Riesen, irgendwas moderieren soll. Und was auch eine Riesenaufgabe ist, das dann der zweite Teil eurer Moderation, auf dem Weg zum Olymp der Moderation, ist dann mit Florentin Will zu arbeiten, weil das ist ein Riesenarschloch. Er macht euch in jedem zweiten Satz, macht euch fertig, fängt Folgen an, indem er die Laune einfach so von 100 einfach auf 0 runterdrückt und anfängt zu sagen, ja, uns gibt's bald nicht mehr. Das ist auch dann der nächste Schritt. Wenn ihr das überstanden habt, diese beiden Stufen, dann seid ihr wirklich ein super Moderator. Weiß ich nicht. Ja, schöner Blog. Sieht auch toll aus. Auch das Design gefällt mir außerordentlich gut. Es ist echt. Warum eigentlich Nifty-Blog? Ja, gute Frage. Nifty, so hieß meine Katze früher und so habe ich mich dann auch genannt. Und das war so mein Handle, so Nifty. Das war so mein Ding. Möchtest du mal was vorlesen? Was liest du doch mal was vor, was dir am besten gefällt. 6 Anzeichen dafür, dass dein Biorhythmus vollkommen ruiniert ist. Hallo Welt. Alles so passiert. Haha, zwinker, zwinker. Erstens, du kannst nicht mehr einschlafen, ohne das Frühstücksfernsehen gesehen zu haben. Zweitens. Kannst du bitte jede Zeile mit einer Bewertung zwischen 1 und 10 bewerten? Du kannst nicht mehr einschlafen, ohne das Frühstücksfernsehen gesehen zu haben. 5. Zweitens, du stellst dir einen Wecker, ich möchte auch eine Reaktion von dir haben, so in einem Wort. Du stellst dir einen Wecker, damit du noch vor Ladenschluss einkaufen kannst. 4. Es wird immer einfach weniger, oder was? Drittens, wenn jemand sagt, wir treffen uns um 12, fragst du, 12 Uhr morgens? 3. Viertens, Vogelgezwitscher macht dich schläfrig. Na, das finde ich nicht schlecht. 2. Es ist noch zu dunkel, um ins Bett zu gehen. Pi. Deine Nachbarn reagieren mittlerweile nicht mehr irritiert, dass du sie mit einem herzlichen guten Morgen begrüßt, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen. Der ist gut. Gefällt mir gut. Insgesamt würde ich dir wahrscheinlich eine 0 geben, ja. Ja, es ist schon ein bisschen, aber man merkt, dass du ein bisschen mehr mittlerweile kannst. Ich meine, das war 2011, das war vor 4 Jahren. What? Ja, also das ist schon wirklich eine ganze Weile. Das stimmt, her. Das sehe ich gerade, 2011. Ja, dafür ist es doch sehr gut. Ja, danke schön. Dafür ist es schon so eine 6. Ich habe sogar auch Kommentare bekommen auf dieser dubiosen Blogseite. Ehrlich? Wo man, wenn man auf Kommentare klickt, auf irgendwelche Spam-Mails kommt. Und warum machst du jedem, also jeder, du könntest es auch taggen. Also du könntest auch quasi jeden Beitrag mit Text versehen und an jedem steht Gizmo. Why? Why? Ja, fand ich einen coolen Tag einfach. Gizmo fand ich ziemlich cool. Vor allem, wenn jemand mal Gizmo googelt, finde ich es auch geil, wenn er halt nur darauf kommt, nur auf deine Seite kommt. Nur meine Blog-Einträge. Genau, alles von dir. Das ganze Florentin Will-Werk, Lebenswerk, kannst du mit Gizmo ergoogeln. So, ich habe eine Anekdote. Und ganz kurz. Mehr nicht. Die Frage ist, wollen wir die jetzt raushauen oder nicht? Wir können sie in Stücken raushauen vielleicht. Wir können sie 10 teilen. Nee, das ist eine sehr knackige, sehr streng kontrollierte Anekdote. Dann hau sie jetzt raus. Und den Rest der Zeit, um mal ein bisschen Struktur reinzubringen, ein bisschen vorzuschauen, können wir uns mal diese Liste angucken, die ich gefunden habe, über Aufschieben. Woran es bei uns liegt und dass wir es in Zukunft proaktiv bekämpfen können. Also ich war beim Kieferorthopäden und habe so einen Abdruck von meinem Gebiss gemacht. Und jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß, dass es sehr unangenehm ist, weil man da halb würgereflexartig da in diesem Stuhl liegt. Und du konntest die Geschmacksrichtung aussuchen. Und ich kann mir die Geschmacksrichtung aussuchen. Und die Person, die das kontrolliert, halt auch nicht mit dir reden kann und dann halt einfach neben dir steht und einfach 2 Minuten abwartet und man nicht weiß, wo man hingucken soll. Und ich war in einem relativ modernen Kieferorthopäden-Praxis, wo überall Fernseher hängen, also große Fernseher, auch in den normalen Behandlungsräumen und so, dass man eigentlich ständig Fernsehen schauen kann. Und da laufen ständig irgendwelche Natursachen. Also irgendwelche Naturdokumentationen, irgendwie Wald oder irgendwelche Fische, die schwimmen. Bei mir war es eben in diesem Raum, war eben eine Kamera unter Wasser, die irgendwo da halt auf so einem Riff oder so aufgestellt wurde, wo eine starre Kamera und da schwammen dann lauter Fische rum davor und so Fischschwärme und so, war sehr beruhigend alles. Aber dann schaue ich da hin und lasse mich da so ein bisschen hypnotisieren und verzaubern und ich bin eigentlich ganz entspannt und dieses Zeug im Mund und alles läuft gut. Aber plötzlich ist so ein Fisch ganz nah an der Kamera vorbeigeschwommen und ich habe mich so erschrocken. Wirklich erschrocken. Und die Assistentin neben mir so, alles in Ordnung, irgendwie ist irgendwas passiert. Und ich so, und ich konnte ihr natürlich auch nicht erklären, was gerade passiert war. Und es war jetzt auch nicht irgendwie ein Hai oder sowas. Sondern das wäre geil gewesen. Dann würde so ein Riesenhai, so ein Seeungeheuer auftaucht. Irgendwie so das Ungeheuer von Loch Ness plötzlich in diesen Beruhigungsvideos auftaucht. Oder was? Was war das? Es war so ein ganz gechillter kleiner Fisch, der halt einfach nur wahnsinnig nah an der Kamera vorbeigeschwommen ist. Und das war echt so ein Moment, wo ich mir dachte, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Überall lauert die Gefahr. Wo kann man denn noch hin? Selbst die Entspannungsvideos erschrecken dich. Aber es liegt vielleicht an dir, wenn selbst die Zahnarztvideos, diese ja. Entspannungsvideos beim Zahnarzt, die zu aufregend sind, dann hast du vielleicht die Kontrolle über dein Leben verloren. Aber solche Entspannungsvideos sind bei mir auf der Vertrauensskala wirklich ganz weit oben. Wirklich, wenn ich mich auf eines verlassen können muss. Ja, wenn ich mich darauf verlassen können muss, dann sind es solche Entspannungsvideos, dass da nichts Schlimmes passiert. Es ist ein Ort der Harmonie und Entspannung. Da darf nichts passieren. Und selbst da lauert die Gefahr. Die Natur ist gnadenlos. Die Natur ist wirklich gnadenlos. Die hat keinen Sinn für Entspannung. Hallo, wie Entspannung? Gibt's nicht. Vielleicht ist es aber auch wirklich so, dass sich da jemand einen Scherz erlaubt hat. Und halt immer so 5 Sekunden in jedem 2-Stunden-Loop-Video sind so Erschreckmomente. Vielleicht auch, wenn irgendwie auf so einer Savanne und so und du die ganze Zeit beobachtest, so ruhige Antilopen, dass einer plötzlich so ein Löwe kommt und einen zerfleischt einfach. Kann auch sein, dass hier jemand Scherz erlaubt. Ja, ich habe, mein Vertrauen ist weg. Also Vertrauen, ich verliere immer mehr Vertrauen. Je älter man wird, desto weniger Vertrauen hat man. Und das passt generell jetzt zum Thema Aufschieben Zukunft. Oder Zukunft? Nee, Zukunft, weil ich habe einfach mein Vertrauen in die Zukunft verloren, weil man nie weiß, was kommt. Sehr gut. Und das ist ja so ein bisschen das Spannende an der Zukunft, man weiß nicht, was passiert. Das ist eigentlich schon mein Fazit für die Folge. Deswegen habe ich jetzt schon rausgehauen. Mal gucken, was sonst noch kommt. Findest du mal, wenn wir eine halbe Stunde Sendung machen, das findest du schlimm? Du meinst für die Zukunft? Nee, überhaupt nicht. Nee, für heute. Ah, du musst irgendwie weg oder was, ne? Nee. Du bist in Zeitdruck. Nee, aber du hast jetzt, ich sehe nur, es ist nur pragmatisch, du hast eine Anekdote vorbereitet, ich habe wie immer keine, du hast es jetzt rausgehauen und wir sind genau jetzt an dem Punkt, wo wir schwimmen und deswegen habe ich überlegt, wie schlimm das wäre und dachte mir, ich mache es transparent, meine Gedanken. Nee, also ich weiß nicht, natürlich würden jetzt die Zuschauer als Niederlage erkennen und das ist nicht so gut und natürlich, nein, ich glaube, wir müssen schon durchhalten, das ist ja auch der Sinn der Sache. Okay, weißt du, was ich habe mich. Stell dir mal vor, im Radio würde jemand sagen. Dann sagen wollen wir heute die ganze Stunde die Sendung machen oder hören wir jetzt auf? Ja, lass uns aufhören, aber wir spielen jetzt 5-mal im Loop. Rhythm Divine von den Ricky Gilles. Aber das ist halt auch Aufschieben, ne? Das ist halt so dieses, ach komm, dann machen wir halt nächste Woche ein bisschen länger. Das ist Aufgeben, ja. Das liegt relativ nah beieinander. Aufschieben und Aufgeben. Eigentlich jedes Aufschieben ist immer eine Kapitulation. Ist eine Art Synonym auch. Ich hau mal jetzt den zweiten Punkt raus. Nee, den ersten haben wir noch gar nicht gehört. Wir haben mit 5 angefangen. Der erste Punkt auf der Liste, warum man aufschiebt, ist geringe Frustrationstoleranz. Wir besitzen eine sehr geringe Frustrationstoleranz. Die zeigt sich zum Beispiel in Einstellungen wie Die Arbeit ist so anstrengend, steht hier wirklich. Also das stand hier nicht, aber die Arbeit ist so anstrengend, unangenehm, lästig, was? Langweilig. Steht hier wirklich nicht, steht hier nicht. Was? Also hier steht wirklich jetzt in Anführungszeichen, die Arbeit ist so anstrengend, unangenehm, lästig, langweilig, deshalb vertage ich sie lieber. Oder ich habe keine Lust und ohne Lust kann ich die Arbeit nicht ertragen. Ich warte, bis ich Lust darauf habe. Passt das auf uns? Ich würde sagen, ja. Hat das jemals jemand so formuliert? Ich habe keine Lust und ohne Lust kann ich die Arbeit nicht ertragen. Ertragen vor allem. Ertragen. So als wäre das eine Folter. Ja, also es passt aber schon irgendwie auf. Obwohl, nein, eigentlich haben wir es mal aus Zeitgründen verschoben, oder? Also nee, natürlich auch aus Lust, wenn es zu lästig ist und man keinen Bock drauf hat, verschiebt man es natürlich, ist ja klar. Ja klar, macht also im Alltag, aber auf den Podcast bezogen, haben wir jemals verschoben, weil wir gar keinen Bock drauf hatten? Nee, das glaube ich nicht, da waren es eher Zeitgründe. Aber du beziehst alles jetzt direkt auf den Podcast, oder was, klar. Du Ego-Schwein? Klar, alles sehr selbstreflektiv, sehr auf sich selbst bezogen. Zweitens, Rebellion gegen Vorschriften. Wir sehen in der Aufgabe eine Verpflichtung, der wir nachkommen müssen. Die Aufgabe ist weder uns, von uns ausgewählt noch erwünscht. Einstellungen hierzu sind, das ist unfair. Das können die nicht mit mir machen. Ich lasse mich doch nicht manipulieren. Denen werde ich es zeigen. Ich sollte das nicht tun müssen. Nee, glaube ich nicht. Das ist für mich ein Vorwand. Drittens, fehlendes Wissen. Rebellion, du kannst ja nicht alles mit Rebellion. Meine Rebellion ist einfach so ein Begriff, die Freiheit, den man einfach für jeden Scheiß verwenden kann. Ist nicht alles eine Rebellion. Wenn Rebellion? Du die aufschiebst, ist es einfach keine Rebellion. Nein, das finde ich auch nicht. Vor allem, Rebellion ist ja auch eigentlich, also wenn man sich das schönredet oder irgendwie, das ist Selbstmanipulation. Du redest dir selber ein, dass es irgendwer dir das aufgezwungen hat. Das war echt einer der enttäuschendsten Momente meines Lebens. Ich habe nicht viel mit Assis zu tun, ja, nur ab und zu wirklich. Und ich hatte mal so eine Phase des militanten Nichtrauchertums. Und es war ja auf Bahnsteigen und so, ist es ja so, dass man nur in gewissen Bereichen rauchen darf. Ja, genau. Zumindest in München ist das so. Ist da auch überall wirklich, so. Wirklich wie so Hühnerkäfige, so abgesteckte Bereiche, in denen man rauchen darf und außerhalb nicht. Das finde ich auch und sehr demütigend, wie so im Zoo. Es ist demütigend, es ist wie im Zoo. Die haben so einen Plexiglasbereich, auch im Flughafen immer. Man geht daran vorbei und Kinder stehen davor, zeigen darauf. Oh, guck mal, Mama, Raucher. Sie aus, ja, das sind Raucher, Tomaten das sind nicht, das sind andere Menschen als wir. Ja, und dann war es noch eine Situation, da hatte irgendwie so eine S-Bahn-Verspätung und dann wurde der Bahnsteig relativ voll. Und dann standen alle relativ eng aneinander und dann war eben so eine junge Familie, Vater und Mutter mit einem Kind im Kinderwagen standen da und daneben eben so ein typischer Assi-Arsch, der geraucht hat. Und dann hat der Vater halt ihn so angeguckt und dann halt so, und hat er so seinen Kinderwagen weggeschoben aus den Rauchschwaden raus. Und ich habe dem Ganzen zugeschaut und habe ihn wirklich mit der größtmöglichen Verachtung, also den Raucher, mit der größtmöglichen Verachtung angeschaut. Und dann hat er mich angeschaut und halt so ein, ja, was guckst du denn? Und dann habe ich tatsächlich meinen ganzen Mut zusammengenommen und gesagt so, ja, ich finde es nicht so gut, dass sie hier rauchen, hier ist Rauchen verboten. Und im Kopf geht so, scheiße, was hast du da gesagt? Warum? Genau, alle Überlebensinstinkte an. Und dann hat er gesagt so, ja, irgendwie geht doch dich nichts an. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe gerade beobachtet, dass der Herr hier gerade seinen Kinderwagen weggeschoben hat, weil sie direkt neben ihm geraucht haben und das finde ich nicht gut. Und dann hat sich seine Freundin eingeschaltet, die dann daneben stand und hat das Argument gebracht, wo ich bis heute den Hut ziehe. Also ich fand es tatsächlich sehr gut, dass sie nicht direkt in Gewalt übergegangen sind, sondern erst noch argumentiert haben. So, wir sind ja, wir erst sind argumentiert ja und dann dich verprügelt haben, damit du dich schlecht fühlst, zweifach. Genau, nee, aber erst so dieses, ja, wir sind ja im Recht. Und dann hab sie gesagt, ja, die S-Bahn kommt ja ständig zu spät, dann müssen wir uns auch nicht an die Regeln der Bahn halten. Und da war ich, da wurde wirklich komplett entwaffnet. Also wenn dir so diese Irrationalität mit so einem Schwall entgegenschwimmt, da stehst du erstmal ohne Waffen da. Da bist du einfach nur nass und denkst, ja, dann hast du zwei Möglichkeiten. Was ist das denn für ein Argument? Ja, oder du lachst, oder du fängst an zu lachen und kriegst direkt aufs Maul. Oder du rennst noch weg. Vielleicht. Aber das ist wirklich die beste Waffe von dummen Menschen, ist Dummheit. Also man denkt, man könnte Leute, die dumm sind, schlagen, weil sie dumm sind. Nein, sie schlagen dich, weil sie dumm sind. Dummheit ist einfach die unschlagbare Waffe. Das stimmt. Weil Dummheit gleichzusetzen ist mit, man kann nicht verletzt werden. Man ist zu dumm, dass man überhaupt die Spielregeln nicht versteht. Und deswegen kann man auch nicht verlieren, ja, weil man das Spiel einfach nicht versteht. Und da stand ich echt dann so da und dachte mir, das ist auch so eine Möchtegern-Rebellion, ne? Dieses, ja, wenn die zu spät kommen, dann müssen wir uns nicht an deren Regeln halten. Und dann sagt die Regeln sind offensichtlich nicht zum Wohl der Bahn da aufgestellt worden, sondern zum Wohl der Kunden und der Mitfahrer. Das ist doch wirklich, was ist denn das für ein Schwachsinn? Und selbst wenn es die Regeln nicht gäbe, ist es trotzdem assi, da zu rauchen neben dem Kinderwagen und sich nicht drum zu scheren, wo man raucht. Ich habe da noch eine ganze Weile diskutiert und es hat zu nichts geführt. Hast du noch diskutiert? Ich habe tatsächlich nur weitergeführt, da habe ich gesagt, ja, das ist doch egal. Es geht doch darum, dass man nicht neben anderen Leuten raucht, das ist einfach scheiße. Und dann kamen noch irgendwie andere dumme Argumente, aber da war ich dann schon so geblendet, und dass ich wirklich da echt nichts mehr mitbekommen habe. Aber null Einsicht gezeigt. Also ich hab gestern sowas erlebt. Ich war gestern in der Bahn, bin relativ spät nach Hause gefahren und dann saß neben mir ein ausländischer Mitbürger, der am Telefonieren war. Und dann war gegenüber irgendwie, sagt ein Obdachloser, der auch schon sehr angesäuselt war und hat dann wohl auch seinen Schuh auf den Sitz des ausländischen Mitbürgers. Türke. Wir sagen, wie es ist. Es ist ein Türke. Er hat er dann draufgelegt und der Türke war sauer. Und dann hat er, hat sein Telefonat unterbrochen und hat den Schuh weggeschoben wieder von seinem Sitz. Und ich saß auch nur daneben, hab Musik gehört, bis ich dann gemerkt habe, dass die halt angefangen haben, irgendwie so leicht Aggressionen auszutauschen. Und dann wollten die sich prügeln. Und ich saß daneben und hab halt gelacht, weil ich es irgendwie lustig fand, dass sich plötzlich Leute prügeln, weil halt jemand den Schuh auf den Sitz gelegt hat. Und dann, musste aber der Obdachlose dann raus. Der war auch völlig, völlig betrunken. Und dann hat er auch so angedeutet, ja, komm mit, ey, prügeln uns hier draußen. Und der ist dann aber ruhig geblieben. Und den Rest der Fahrt musste der Türke dann seiner Freundin erklären, warum er gerade offensichtlich Aggression ausgetauscht hat. Und die Freundin am anderen Ende wollte das nicht begreifen. Er hat wohl bestimmt gesagt, ja, du reagierst wieder über und so. Und dann hat er die ganze Zeit erklärt, nein, mir geht's gut und so. Und dann habe ich halt seinen Blick gesucht, weil ich lustig fand, dass der Obdachlose so dermaßen ausgerastet ist plötzlich. Und dann unterbricht auf einmal er sein Telefonat und sagt mir, was ist mit dir? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Auf einmal war ich plötzlich im Mittelpunkt, weil ich ihn angeguckt habe. Und ich so, nein, alles gut, alles gut, alles gut. Und dann ist er irgendwann aufgestanden und stand die ganze Zeit so neben mir, so in so einer provokanten Haltung. Ich habe dann Musik gehört, irgendwie Barbie Girl, um mich abzureagieren, keine Ahnung. Und irgendwann... das aggressivst machendste Lied der Welt, hast du gehört. Und dann hat er aufgelegt und hat gesagt, ja, nee, sorry, war nicht so gemeint. Aber der Typ hat mich einfach aufgeregt. Und am anderen Ende der Leitung wurde ich auch die ganze Zeit missverstanden. Und ja, weißt du, früher wäre ich ausgerastet, aber dann habe ich ein Anti-Aggressionstraining gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, hat wohl offensichtlich nichts gebracht. Nein, hab ich nicht gesagt. Natürlich, hätte mich jetzt gewundert. Nein, da hat aber jemand das Anti-Aggressionstraining nicht so ganz verstanden, wenn er sagt so, ey, früher hätte ich dir noch eines auf die Fresse gegeben, aber jetzt habe ich ein Anti-Aggressionsthema. Nicht so ganz die richtige Einstellung irgendwie. Nee, vor allem er ist noch mega aggressiv, aber er setzt halt nicht mehr um und ihn frisst in sich rein, bis er irgendwann jemanden umbringt. Weiß ich nicht. Finde ich viel besser. Das ist gut. Gut, wunderbar. Danke, Stefan Titze, für diese kleinen Ausflug in das Kölner Nachtleben. Großartig, ja. Drittens, fehlendes Wissen und Streben nach Perfektion. Ich lese das immer vor. Vorwand, ist alles Vorwand. Der erste Grund war der einzige echte Grund, man hat keinen Bock, alle anderen sind nur Vorwände. Ist aber auch blöd, wenn man so eine Zehnerliste schreibt, ne? 10 Gründe fürs Aufschieben, klingt sich bestimmt gut. Ist eine Neunerliste. Man kann halt nicht nach 2 Gründen aufhören. Was ist die niedrigste Liste eigentlich? Also diese klassische Internet-Clickbait-Liste, so 2 Gründe, 2 Tipps, wie du sie ins Bett kriegst oder so. 2 Tipps, wie du jede Frau ins Bett kriegst. So ein Tipp, wie du in der Bar auf jeden Fall angesprochen bist. Irgendwas. Was ist die niedrigste, die kleinste Liste? Der Titel verrät auch schon, wie gut es ist. Also wenn du halt nur einen Tipp hast, dann ist offensichtlich Hopfen und Malz verloren. Das ist ein richtig guter Tipp, ja. Oder ist ein sehr guter Tipp, ja. Sehr guter Tipp. Ja. Ein Tipp für unattraktive Frauen, einen Mann zu bekommen. Aber da frage ich mich, warum der Autor dieser Aufschiebeliste nicht einen offensichtlichen Gag gemacht hat, wie Grund 1, mir fällt gerade nichts, Grund 1 mache ich morgen, lies bei Grund 2 weiter. Oder irgendwie Grund 10 sowas, kommt morgen. Grund 10 kommt morgen, das heißt, es sind nur 9, dass man da nicht mit dem Medium ein bisschen spielen kann. Mir ist zu wenig Humor in der Gesellschaft. Mich kotzt einfach liegt es am Land? Humor. Liegt es am Land, denke ich mir oft. Also es liegt am Land, aber es liegt natürlich auch an den Prioritäten, dass die Prioritäten nicht richtig gesetzt sind, dass man einfach nicht mal sagt, stell dir mal vor. Das ist so, Platz 5. So Bundestagsansprachen wären lustig. So, dass sich Leute unterhalten, so, ey, hast du gestern die Bundestagsansprache gehört? War saulustig, was Merkel wieder rausgehauen hat. Wenn die Leute einfach ein paar Gags, wenn es wirklich so in der Kultur ankommen würde, dass lustig sein auch eine Tugend ist und dass man eben auch über ernsten Themen lustig sein kann, fände ich viel besser. Wenn es so eine Bundesagentur für Humor gäbe, die wirklich alles kontrolliert und Leute, die nicht lustig genug sind, abmahnt und sagt so, sie bauen da jetzt mindestens 2 Gags in ihren Gesetzesentwurf ein oder, und dann kommt noch ein Gag, weil es ist ja die Bundesagentur für Humor, so ist was in der Richtung, dass die sowas machen. Der aber dir jetzt nicht einfällt, weil auch du keine Ahnung. Nee, aber es ist doch, ich glaube, es wird einem relativ, also wenn man das in Alltagssituationen Humor entgegenspringt, von diesen Situationen, man das nicht erwartet, dann glaube ich, nervt es relativ schnell. Also ich glaube, dann weißt du es nicht mehr zu schätzen, wenn jemand wirklich Humor benutzt, in der Freizeit zum Beispiel. Nee, ich finde, Humor sollte nicht so was Exklusives sein wie Humor. Das ist für mich auch ein Problem der Stand-Up-Comedy-Szene. Ich finde, deutsche Stand-Up-Comedy ist auch deswegen so schlecht, weil die Leute mit so einem Verständnis von, oh ja, jetzt wird's lustig. Ja. Natürlich sollen Stand-Up-Comedien lustig sein. Natürlich sollte man auch mit einem Stand-Up-Comedy-Club gehen mit der Erwartung, dass es lustig ist. Aber es sollte nicht so eine Exklusivität haben, so dieses nur da ist lustig. Und ich glaube, dass das auch so ein Grund ist, dass deutsche Stand-Up-Comedians mit viel zu schlechten Gags durchkommen, weil die Leute schon in so einer, haha, das ist ja alles lustig und ich lache über jeden Satz, weil das hat auch schon diese Struktur, diese Melodie eines Gags und es wird sowieso über alles gelacht, anstatt dass man einfach sagt, hey, es gibt überall Gags, ich bin auch im Alltag lustig und so, und dann ist es nur noch die Pro-Variante. In den USA gibt es ja auch oft diese Situation, dass, was ich in Deutschland gar nicht noch nie erlebt habe, dass Stand-Up-Comedians relativ häufig auch angegangen werden, wenn sie unlustig sind. Also dann wird relativ sehr ehrlich gesagt, hör mal, du bist scheiße, geh bitte von der Bühne. Und es gibt oft Leute, die dazwischen rufen bei Gags. Und es ist so, dass die Leute, wenn was witzig ist, alle sehr, sehr lautstark lachen, sehr, sehr laut, und dann ganz abrupt aufhören. So nach dem Motto, so, das habe ich jetzt gehört, ich will bitte jetzt den nächsten Gag. So, ja. wenn so eine Crowd plötzlich ganz laut lacht und dann schlagartig aufhört, das ist, glaube ich, für ausländische Comedians relativ schwierig, das erstmal zu verstehen. Ich glaube auch, je lustiger der Durchschnittsbürger eines Landes ist, desto lustiger sind auch die Comedians dieses Landes. Ja klar. Das sind ist wahrscheinlich nicht so die Mördererkenntnis. Nee, aber ich glaube, je lustiger man im Alltag ist, desto lustiger erwartet man auch, dass Stand-Up-Comedians sind. Und ich glaube genau, dass eben Stand-Up-Comedians in Deutschland mit zu schlechten Gags zu weit kommen, weil die Leute einfach im Alltag so unfassbar unlustig sind, dass selbst der Sprung von null lustig zu den 8% lustig schon groß genug ist, um den Ausflug zu rechtfertigen. Und das ist Quatsch. Was glaubst du, ist das lustigste Land der Welt? England oder Amerika. Aber ich könnte mir tatsächlich auch England vorstellen. Jetzt hätte ein Gag kommen müssen, um das sowas wie Narnia oder so. Absurdistan. Genau. Oh Gott. So. Und wenn ihr gelacht habt, dann liegt es an Deutschland. Nein. Wenn ihr gelacht habt, dann liegt es an Deutschland. Ja. Es ist scheiße. Das war kein guter Gag. Das war kein guter Gag. Und ihr habt nicht zu lachen bei diesem Gag. Weil er war nicht lustig. Er war 8% lustig. Und man hat ab 50% zu lachen. Ich finde tatsächlich, dass man seinen Humor viel mehr dadurch definieren kann, worüber man nicht lacht, als worüber man lacht. Man sagt, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das würde dagegen sprechen. Gut, dann haben wir jetzt zwei gegenüberstehende Meinungen. Ich finde auch, über Humor zu reden, wo wir gerade irgendwie da zu verfallen, es ist das Unlustigste der Welt. Es hat mal jemand gesagt, es ist wie ein Frosch zu sezieren. Man weiß danach alles über den Frosch, aber er stirbt halt dabei. Auch das war jetzt wahnsinnig unlustig, aber relativ schlau. Von demjenigen, der es gesagt hat. Aber wollen wir mal Witze erklären? Also wirklich Comedy erklären? Wollen wir mal wirklich da rangehen? Ja, komm. Lass es mal machen. Das ist dann wieder eine sehr unlustige Folge. Aber naja, ihr wisst ja mittlerweile, worauf ihr euch einlasst. Also halt du doch mal ein kurzes Impulsreferat über die L-Form. Die L-Form, ich möchte, dass ihr euch jetzt die Augen schließt, ein bisschen Fische anmacht am Fernsehen. Und dann wollen wir uns die L-Form vor Augen führen. Es ist ja ein gerader Strich. Ein senkrechter gerader Strich und ein vertikaler Strich, der etwas kürzer ist. Wir beginnen am Ende des senkrechten langen Strichs. Man wird in eine Richtung geführt, wird sogar noch weiter in die Richtung geführt. Man hat eine gewisse Erwartung, dass es weiter in die Richtung geht. Warum sollte man von was anderem ausgehen? Und dann plötzlich wird man abgelenkt. Komplett das Gegenteil ist der Fall. Plötzlich wird man abgelenkt und landet auf dem senkrechten Strich, auf dem vertikalen Strich. Und dann fragt man sich, wo ist man jetzt? Warum? Wo ist man jetzt? Was soll ich tun? Ich bin hier verloren. Und man, aus Versehen lacht man. Ich würde sagen, wir überführen dieses Konzept einfach mal direkt in deinen letzten Gag, in deinen letzten Tweet. Ich würde ihn jetzt mal vorlesen und dann erklärst du mir bitte, wie dieses warum Konzept... Denn nicht, warum denn nicht? Warum es schiefgegangen ist? Wie dieses Konzept anzubieten. Okay. Pornhub erfindet Wankband. Stromanbieter müssen im Hause Edati in Zukunft sogar noch draufzahlen. Ja. Sehr schlecht rübergebracht, der Gag ist okay. Wo ist die L-Form? Die L-Form ist, einen Moment, ich muss ihn selber mal kurz vor Augen haben. Das ist natürlich jetzt also, gemein auch ein bisschen. Also die L-Form ist das klassische Feedline-Punchline-Prinzip. Also es gibt einen Teil des Gags, der selbst nicht lustig ist, aber die Punchline, also die Pointe vorbereitet, die Feedline, das wäre der senkrechte Strich. Und dann eben die Punchline, die dich von diesem Weg maximal irritierend ablenkt. Also Pornhub erfindet ein Wankband. Ich habe das zu einer Fernsehsendung geschrieben, deshalb ist das so? Muss man ein bisschen mehr Wissen da eigentlich jetzt voraussetzen. Also das Wankband ist ein Ding, womit man beim Onanieren Strom erzeugen kann. Das heißt, man denkt in diese Richtung, oh, da gibt es wohl anscheinend eine Erfindung. Stromanbieter müssen im Hause Edati in Zukunft sogar noch draufzahlen. Ja. Also wo ist jetzt... Definier mal genau den Punkt, wo ist der 90-Grad-Knick? Wo ist der exakte Punkt des 90-Grad-Knicks? Der exakte Punkt ist, dass Stromanbieter, die ja offensichtlich immer viel Geld verlangen, im Hause Edati... Wo ist der Moment, wo ist der Punkt? Draufzahlen. Ist es schon bei Edati? Draufzahlen. Es ist der Moment draufzahlen. In Verbindung bei welchem Wort? Bitte? Das letzte Wort ist die Pointe, oder was? Das ist natürlich ein Musterbeispiel, weil die Pointe sollte immer ganz am Ende stehen. Okay. Der davor ist ein bisschen einfacher. Gut, anscheinend wollte die Stripperin keine 20 Euro zugesteckt bekommen. Ist klar, anscheinend hat sie das Geld abgelehnt. Oder war ein bisschen sauer. Sie wollte 20 Euro nicht haben. Warum? Wer nicht will, der hat schon? Fragezeichen. Jetzt kommt die Punchline. Aber ich hatte es halt nur sehr, sehr klein. Oh mein Gott, das ist super Gag. Wir wollen mehr so Gags. Wow. Das ist halt jetzt eine typischere Punchline. Weil es ein Bild auch noch im Zuhörer auslöst, nämlich man hat anscheinend der Stripperin Kleingeld zugesteckt. Aha, also sind wir hier in einer absurden Situation. Man ist in einer absurden Situation, ist eine augenscheinlich normale Situation, wird plötzlich, jemand lehnt Geld ab, wird plötzlich etwas bildhafter. Jemand hat einer Stripperin ganz viel Kleingeld zugesteckt. Ist halt ein Bild, was ausgelöst wird im Kopf des Zuhörers. Also muss ein Witz immer absurd sein? Nö. Gut, nächster Punkt auf deiner Liste. Hältst du dich denn immer an die L-Form? Nee, du bist doch auch einer, der so ein bisschen weirder schreibt. Du hast auch so ein bisschen weirderen Humor. Tatsächlich manchmal schon, aber ich finde tatsächlich, die Königsdisziplin ist, wenn die Pointe schon in der Feedline angelegt ist. Alle haben sich über Van Gogh lustig gemacht, als er sein Ohr abgeschnitten hat. Aber wisst ihr, was er gesagt hat? Ich verstehe euch nicht. Genau. Und das meine ich, dass man eigentlich, dass die Pointe ja schon vorausgegriffen wurde in der Feedline, wegen dem Ohr. Mhm. Dass es nicht ganz absurd ist, sondern dass man es vielleicht eigentlich schon hätte wissen können, aber noch nicht gewusst hat. Also man führt den Zuschauer bewusst in die Irre, ohne dass er es merkt. Und merkt der Zuschauer muss sich dann aber eingestehen, ja, eigentlich hat es schon Hand und Fuß, es ist nicht komplett aus der Luft gegriffen. Anwalt, Herr Will, wo waren Sie am Abend des Ich zu Hause? Den fand ich ja persönlich sehr lustig. Ein Kompliment, kurz. Dankeschön, vielen Dank, ja. Also an der Stelle, wenn ihr uns noch nicht auf Twitter folgt, wir sind zwei richtig gute Gag-Kanonen, die richtig ordentlich was abfeuern. An guten Tagen, da bin ich ehrlich. Ich habe meistens nichts raus. Ja. Und an guten Tagen kommt mal was, aber es ist auch nicht unbedingt gut. Pommes Ruppel, du heißt Pommes-Ruppel. Ist richtig, und du heißt Stefan Titze. Jan Böhm, @Jan Böhm. Gut. Ja, das war zum Beispiel ein Gag, weil man hätte jetzt erwartet, dass man den Namen von Stefan Titze sagt und er hat aber den Namen von Olli Schulz gesagt und deswegen war das ein Gag. Nächster Punkt auf der Liste. Auf der Aufschiebenliste? Ja, falsches, die wollen wir nicht aufschieben. Falsches Zeitmanagement. Wir unterschätzen den Zeitaufwand, der für die Arbeit notwendig ist, beziehungsweise die Zeit, die wir zur Verfügung haben. Nein, falsch. Völlig falsch. Finde ich auch falsch. Aber wir überschätzen den Zeitaufwand. Genau. Wir sagen immer im Sinne von, ja, wollen wir jetzt noch anfangen zu drehen? Ist es schon hat doch keinen 16 Sinn mehr. Uhr? Nee, dann ist es schon dunkel, wenn wir da sind. Und dann müssen wir erstmal den Kran aufbauen. Wir drehen auch ohne Kran. Ja, aber wenn wir dann das Objektiv vergessen haben, aber müssen wir doch mal zurück. Wir drehen doch ohne Objektiv. Ja, aber wir haben das jetzt noch gar nicht geprobt. Und aber wir drehen doch gar nichts. Ja, aber ich meine, wenn wir dann jetzt wirklich jetzt erst losgehen, weil wir aber Zeitplan, wir sind doch schon da. Ja, aber wenn wir jetzt erst alles aufgebaut haben. Und aber wir brauchen gar nichts aufbauen. Ja, aber ich meine, morgen ist wahrscheinlich besseres Wetter und dann könnte es vielleicht nochmal irgendwie besser drehen. Und ich bin jetzt mit dem Skript auch noch nicht so hundertprozentig, ob wir da nicht nochmal reinschauen können. Ja, das ist nämlich das Problem. Das ist nämlich genau das Problem, glaube ich. Also man sucht sehr viele Ausreden immer, aber im Endeffekt kommt immer alles darauf zurück, dass man keinen Bock hat. Ja, natürlich. Und manchmal sind diese Ausreden sogar... Also kann man tatsächlich da mit Idealismus viel machen. So im Sinne von, naja, also was man, glaube ich, sehr oft hört ist, naja, bevor wir es jetzt unter Zeitdruck machen, machen wir es doch lieber morgen gescheit. In Ruhe, wir machen es morgen in Ruhe. Morgen ist ein und ganzer Tag noch. Und da zwingt man alle Zuhörer dazu, einzustimmen, weil niemand möchte sagen, nein, wir rotzen jetzt einfach irgendwas hin. Weil wenn man die Situation so etabliert, wenn man die moralischen Prinzipien so verteilt, heute... schnelles, schludriges, schlechtes Produkt, morgen gutes Produkt, kann eigentlich der Zuhörer gar nicht anders als für morgen appellieren, wenn man die Situation so aufgebaut hat. Es hilft auch, sogar habe ich mal gehört, dass wenn man nickt bei etwas, was man sagt, wenn man selber nickt bei dem, was man selber sagt, dass der Zuhörer, egal wer es findet, erstmal so instinktiv mitnickt. Und durch dieses Nicken sind wir so konditioniert, dass wir es gut finden, was man sagt. Und das ist ganz interessant eigentlich. Deswegen kommen Wackeldackel auch so gut an. Soll ich das kaufen? Ja, okay, gut, du sollst mich kaufen. Das ist eigentlich ganz gut, ob nickende Produkte tatsächlich häufiger gekauft werden als Kopfschüttelte. Deswegen fährt man Autos mit Wackeldackel hinten drin auch immer gerne hinterher, weil man denkt, das ist schon richtig. Das ist schon richtig, wo die herfahren. Folgen Sie diesem Auto. Ja, okay. Wie oft ist mir schon vorgekommen, dass ich auch immer irgendwo in der Pampa gelandet bin, weil ich im Wagen mit Wackeldackel hinterhergefahren bin? Ich dachte, du machst andersrum. Ich dachte, du sagst, wie oft es mir schon passiert ist, dass jemand mich verfolgt hat, nur weil ich einen Wackeldackel hatte. Aber gut, man kann nicht ist immer beides haben. Ist beides kein guter Gag, aber ist eine Entscheidung gefallen. Aber bei uns ist Zeitmanagement ja, glaube ich, ein großes Ding. Also wir machen es ja nicht, wir nehmen ja nicht auf, weil wir keinen Bock haben, sondern weil wir einfach keine Zeit manchmal haben. Du bist am Drehen. Ich hab auch was zu tun manchmal. Ich habe auch nicht jeden Abend Zeit. Ich bin auch mal mit Freunden im Kino oder habe mich mit Frauen verabredet. Wann warst du das letzte Mal mit Freunden im Kino? Oder bin manchmal auch weg abends, oft und viel und habe auch Spaß und gehe tanzen in der Disco. Yeah. Bin ich auch oft mal. Und dann deswegen haben wir auch teilweise auch keine Zeit dafür. Tust du manchmal so, als hättest du für was keine Zeit, nur um dich interessanter zu machen? Ja, relativ häufig sogar. Aber meistens ist auch das darauf zurückzuführen, dass ich keinen Bock auf diese Sache habe. Deswegen sage ich, ich habe was anderes zu tun, weil wenn ich sage, ich habe keinen Bock, dann kommt immer dieses, oh Idiot, Pussy. Weil eigentlich ist dieses, hast du heute Abend schon was vor, eigentlich fast schon eine Beleidigung. Weil eigentlich muss man sagen, ja klar, ich habe jeden Abend was vor, ich bin total krasser Typ. So, eigentlich kann man Verabredungen am selben Abend eigentlich nur abschlagen. Man ist, glaube ich, insgesamt sind viele, die meisten Leute, liebe Leute, sind Verlierer. Und deswegen kann man davon ausgehen. Es gibt mehr Verlierer als Gewinner, ja, oder? Würdest du sagen? Ja, durchschnittlich ja. Und deswegen würde ich sagen, dass die meisten Leute haben jeden Abend nicht viel zu tun. Und ich glaube, dass die meisten machen sich ja selber nur interessant. Viele, viele Sachen, die einem selber peinlich sind, die man selber versucht zu suggerieren bei anderen, die sind ja bei anderen auch nicht besser. Verstehst du? Ich glaube, viele Leute sagen, machen das, was wir so machen. Und deswegen, ich glaube, es ist im Endeffekt nicht schlimm. Irgendwie sind wir nicht uncool, sondern die ganze Welt ist halt relativ uncool. Wow, ich glaube, du hast da gerade echt was gesagt. Das war echt ein schönes Zitat. Ich habe echt was gesagt. Ist da ein Captain Tweet Obvious. Drin? Wow, du hast echt was gesagt. Du hast gerade Hammer was gesagt. Ja, nee, ist kein Tweet drin. Nein. Aber wenn man ein bisschen schürft, komm, ich würde mit dir jetzt gerne einen Tweet basteln. Ich würde gerne. Ob uns nicht was zusammen. Also ganz kurz, ich sag dir mal ganz kurz, Idee. Ich hab immer so ein Dokument, wo ich so Tweet-Ideen habe, wo ich mir was überlege und wo ich Tweets generiere. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel einen, der ist bei mir relativ hoch gerutscht. Ich habe da immer so eine Skala, wie hoch die Tweets kommen. Ja. Und ab einem gewissen Wert poste ich sie dir, damit du sie absegnen kannst. Und ich gebe dir eine Zahl, von 1 bis 10 gebe ich dir eine Zahl. Genau, da gibst du ja nochmal eine Zahl. Und zum Beispiel habe ich einen Tweet, und da bin ich mir nicht sicher, weil Tweets sind oft nicht so lustig, aber Twitter ist jetzt auch nicht eine Plattform, wo man nur Witze postet, sondern auch mal so ein süß oder kenn ich oder was für ein netter Gedanke, halt so ein Nettigkeit, ich nenne es jetzt mal Cuteness-Moment. Und da habe ich zum Beispiel in die Kategorie fällt vielleicht noch, oder so vielleicht so ein, es ist eher awesome als wirklich lustig. Verstehst du, was ich meine? Ja, finde ich gut. Und hau jetzt bitte raus. Schlechtes fucking Setup ever. Ja, genau. Und zwar habe ich jetzt geschrieben, Pinguine haben von allen Tieren den besten Modegeschmack. So, und das ist sowas von mega unkreativ und scheiße, dass ich da gar nicht, ich konnte mich gar nicht erbarmen, dafür eine Zahl zu geben. Aber nein, aber schau mal, es gibt ja dieses Klischee von wegen Pinguine tragen Wracks. Ja, natürlich gibt es das Klischee. Und ja, sagen, genau, alle und dann, Menschen sagen das. Und dann zu sagen, wow, die haben den besten Modegeschmack, ist jetzt nicht so. Ja, aber das ist doch total cute, so verstehst du, so, da kann der Zuschauer dann auch drauf kommen, so mit dem Wrack und so. Ja, natürlich kann er darauf kommen. Er hat diesen Gedanken selber schon 10-mal in seinem Leben, jeder Mensch. Ja, aber allein die Idee, dass Tiere, die per se keine Kleidung tragen, dass es eine Tierart gibt, die den besten Modegeschmack hat, obwohl niemand Kleidung trägt. Ich finde, das ist okay. Das ist vom Gedanken her, ist es in Ordnung. Also poste ihn mal jetzt bitte. Wir haben ja noch Zeit am Ende. Wir können ja jetzt noch eine Viertelstunde lang, können wir gucken und selber live überprüfen, wie gut der Tweet funktioniert. Und okay, go. Okay, hau ihn raus. Okay, raus. Also die Frage ist, was ist also meine Regel ist immer 5 Minuten, 5 Faves. Okay. Ich hau ihn mal raus. Okay, hau ihn raus. Oder soll ich ihn mit dem Podcast-UFO raushauen? Nein. Du musst ihn mit Florentin Will raushauen. Du hast es getan, ich sehe es. Aber guck, ich glaube, dass die Resonanz relativ hoch wird, weil viele eben so, cute, haha, Tiere sind einfach gut. Irgendwie so Tiere, vermenschlichte Tiere kommen immer total gut an. Also auch so dieses ganze Katzennösel, so Katzen sind ja wie Menschen bisschen. Ich finde es total geil, wenn man aus den Gedanken von Tieren spricht. Also wenn Tiere sich artikulieren könnten, glaube ich, hätten die teilweise echt sehr lustige Gedanken. Okay, da habe ich auch einen auf Lager. Okay, bin gespannt. Achtung. Aber also ich sage jetzt Sternchen als Regieanweisung. Ne? Sternchen, Regieanweisung, Sternchen. Okay. Also, gesprochene Rede. Wir sollten definitiv mehr Eukalyptus im Büro haben. Sternchen, Koala-Bär-Chef nickt. Sternchen. Finde ich gut. So, aber das ist halt. Ich finde diese Tierwitze total geil. Also, vor allem, ich würde noch vielleicht etwas mehr Bild reinbringen. Koala-Bär-Chef steht auf und klatscht langsam. Fände ich auch irgendwie eine ganz geile Nummer. Also, da einfach so ein Bild erzeugen beim anderen. Das sind auch so diese Formen, in die man ganz gut reinschreiben kann. Ich zum Beispiel, ich hatte mal, wir hatten uns auch mal zusammen irgendwie diese Form überlegt, Menschen, die zum ersten Mal etwas machen. Also wer war der erste Mensch, der Popcorn erfunden hat? Das ist, ja, genau. Wer war der, was muss er gedacht haben? Was zur Hölle geht dir vor? Wie war der erste? Die Person, die Umarmung erfunden hat. Der erste sowas, Mensch, ne? Der jemals geklatscht hat nach einer künstlerischen Leistung. Wie entsteht sowas? Das sind halt auch so Formen, die man ganz gut reinschreiben kann, glaube ich. Aber ganz kurz, cool, jetzt nochmal zurück zu dem Koala-Bär-Gag. Ja. Widerspricht es nicht ein bisschen deiner Prämisse, dass Pointen möglichst kurz sein sollen? Also ich habe jetzt Koala-Bär-Chef nickt. Nie. Im Vergleich zu Koala-Bär-Chef steht auf und klatscht. Das sind klatscht doppelt langsam. So viele Worte. Ja, also die Pointe muss am Ende stehen. Das ist halt auch Deutsch. Das haben wir schon mal das Thema. Deutsch ist echt fucking scheiße. Naja, im Englischen wäre es auch nicht so. Also ich meine, clap slowly. Ja, klatsch langsam, ist exakt dasselbe. Das ist oft so. Das ist die größte Pfeife der Welt, ey. Du durchdenkst wirklich nichts. Also ich habe bei dir schon so oft dich dabei erwischt, wie du einfach Bullshit sagst, dann das Thema wechseln willst. Aber wenn man mal sich ganz genau zuhört, was Stefan Titze den ganzen Tag so raushaut, ja, merkt das man, alles, dass wirklich 90% oder mehr einfach völlig halt ist. Das ist doch alles eine Riesen. Ja. Ich habe mir diese Rolle am Schreibtisch ausgedacht. Ich habe mir diese Rolle am Schreibtisch ausgedacht. Es ist Platz 9 auf deiner tollen Liste. Ist ja alles nur eine Rolle. Also wir sind bei 2 Minuten, ein Fave, ein Retweet. Das ist eine katastrophale Quote für mich. Ein Fave, ein Retweet. Ja, nach 2 Minuten ist funktioniert. Und der Retweet hat, okay, 96 Follower. Okay, soll ich den Koala-Bären mal raushauen? Hau den Koala-Bären jetzt raus. Okay. Aber, wie gesagt. Steht auf und klatscht, habe ich jetzt, oder klatscht langsam? Langsam ist, das ist, glaube ich, wichtig. Steht auf, klatscht langsam. Steht auf und klatscht langsam. Koala-Bär-Chef steht auf und klatscht langsam. Auch als Regieanweisung? Ja, also in eckigen Klammern, wie du genau. Es gerne möchtest. Klatscht, steht auf, klatscht langsam. Oh, ich verliere Follower. So, jetzt gibt es erstmal direkt von mir ein Sternchen. Ja, man muss ja auch mitspielen. Aber ich glaube, der funktioniert ganz gut. Oh ja, danke. Stefan Titze favorisierte. Vielen Tietze. Dank. Vielleicht soll ich ein E noch in meinen Namen einbauen. Mond ist in den Ozean gefallen, habe ich mir auch als Gag aufgeschrieben. Aber ich weiß nicht genau, wo das hinführen sollte. Also ich dachte mir so. Ich finde auch Replyer, also Leute, die bei Twitter antworten, haben alle einen Schaden. Ja, 100 wirklich. Pro Antwort, durch die Bank. 100 pro antwortet durch da jemand. Die Bank. 100 pro antwortet da jemand. Wie? wie konnte das denn passieren? Oder ehrlich, hat die NASA auf Twitter noch nicht geschrieben. Sowas. Es kommt da was zurück, wo man halt null Ahnung hat, was man darauf antworten soll wiederum. Oder ob man weiß auch nicht, ob es ein Scherz ist oder ob die einfach dämlich sind. Oh Jesus, okay, okay. Ein ehemaliger Neo-Magazin-Autor hat favorisiert. Okay, nicht schlecht. Ehemalig. Nicht schlecht. Aber am allerbesten fand ich's, habe ich einen Tweet rausgehauen und hat jemand geantwortet mit klassischer Janue. J-A-N-U-E. Was? Und what? Also, ist das ein Insider von euch oder was? Oder wollt ihr nicht verstanden werden oder was ist da los? Also das. Ich habe mal geschrieben, gibt es eigentlich rechtefreie Bilder von Pegida-Aktivisten? Rechtefrei, zwinker, zwinker, rechtefreie Bilder von Pegida-Aktivisten. Ja, ja. Und einer hat irgendwie geantwortet, nein, aber kann sein, dass du Probleme mit öffentlich-rechtlichen Sendern bekommst, dann. Das war einfach null. Aber ich glaube, ich glaube an das Gute im Menschen. Ich glaube, dass es auch ein Gag war wegen öffentlich-rechtlich. Nein, das hat auch selbst dann hat es keinen Sinn ergeben. Selbst dann, wenn er so gemeint hätte, hätte er das anders formuliert. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon. Oder ich habe getwittert, ich unterschreibe nichts mehr, bevor ich nicht so getan hätte, als hätte ich es gelesen. Mhm. Antwort, weniger ist mehr. Spaß beiseite. Aber weniger ist mehr ist auch so ein Satz, mit dem kann man auf alles antworten. Wenn einem nichts einfällt, man einfach antworten möchte, weniger ist mehr. Okay, alles klar. Das sind diese Catchphrases, die man raushauen muss zwischendurch. Weniger ist mehr. Einfach, du hast immer einen Satz, den du sagen kannst. Der passt irgendwie immer. Und irgendwie auch immer nicht so richtig. Er hat 6 Faves, der Koala-Bär. Ja, in 2 Minuten 6, das sieht schon nicht schlecht aus. Aber siehst du, die Leute mögen halt einfach Tiere, eben anthropomorphisierte Tiere. Darauf stehen die Leute einfach. Genau, wie dein Pinguin-Tweet eben famos gezeigt hat. Ja, der war vielleicht ein bisschen doof. Ja. Ganz kurz, fällt dir eine lustige Situation ein, zu diesen Flughäfenempfängen? Wurdest du schon mal an einem Flughafen von einer Familie mit großen Transparenten und Kostümen und gleichen T-Shirts empfangen? Nie. Nein. Und ich gehe wirklich zu, also da könnte ich jetzt wirklich sehr, sehr viel Geld drauf wetten, dass ich nie so empfangen werde. Nie. Niemals. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das passieren soll. Dass irgendwann mal meine ganze Familie und meine Freunde da stehen und welcome home und wir haben alles gleiche T-Shirt an. So ein Typ, ein Onkel, den ich davor angerufen habe, irgendwie, ja, ich hol dich ab. Deine Mutter hat gesagt, ich soll dich abholen. Aber mehr nicht. Es ist auch mal ein bisschen unangenehm, weil wie reagiert man darauf? Also, irgendwann haben sie alle zu Ende gefreut und dann steht man halt da am Flughafen. Alle haben das gleiche T-Shirt an. Vielleicht hast du selber das T-Shirt mittlerweile auch an, weil die das auch irgendwie gedruckt haben. Und dann steht man da, hat sie nichts mehr zu erzählen. War gut, man ist auch fertig vom Flug. Und auf einmal stehen da alle. Alle haben halt dieses Gesicht von, ja, gut, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Man steht da halt überall rum. Aber gibt es etwas Menschenverachtenderes als passende T-Shirts? Also zu egal welchem Anlass. Klassisches Beispiel, Junggesellenabschied oder solche Empfänge. Wenn eine Gruppe Menschen gleiche T-Shirts anhat, können die von mir aus sofort weg eigentlich. Weil da kann nichts Gutes rauskommen. Das ist wirklich dumme Menschen in Massen und Menschen mit gleichen T-Shirts. Da kann nichts Gutes bei rauskommen. Egal was. Hattet ihr Abi-T-Shirts? Ja, wir hatten Abi-T-Shirts, aber ich habe es nicht gekauft tatsächlich. Wir mussten das kaufen und die waren sehr schlecht. Also die waren sehr schlecht. Das Bild war verpixelt darauf, weil die Leute irgendwie mit falschen Farbprofilen gearbeitet haben, hätte ich auch nicht besser gekonnt, aber die haben die Aufgabe an sich genommen und dann dachte ich mir auch, wenn Leute die Aufgabe wollen, dann haben die auch Ahnung davon. Das war verpixelt, es war unscharf, es war mit Hand gezeichnet, keine Ahnung, und dann war es mit so ganz schlechte drauf gedrückt und bei der Abiturfeier sollten wir es alle anhaben, da hat es keiner mehr getragen, weil kein Bock mehr da war. Und was war denn dein Abi-Motto? Das ist jetzt wirklich, das ist das unkreativste Motto der Welt, es war Abi Potter, wir verlassen die Kammer des Schreckens. Es ist noch nicht mal ein gutes Wortspiel. Es ist noch nicht mal ein gutes Wortspiel. Es ist nichts. Abi. Es ist nichts. Es ist nichts. Abi Potter. Ja. Es ist so gut, wenn es nicht mal der Versuch eines Wortspiels ist. Es ist Abi Potter. Brainstorming viel zu spät abgebrochen. Das war so ein. Ja gut, komm, dann zeigen wir wenigstens, dass wir nicht mal versuchen, ein Wortspiel zu versuchen. Wir haben nicht mal der Versuch wird gewagt, ein gutes Wortspiel hinzubekommen. Wie gut ist das? Ich war damals für How I Get My Abi. Da war damals How I Met Your Mother sehr. Ist auch nicht so gut, aber es war halt zur Auswahl. Was wart ihr? Wir waren der Jahrgang mit den meisten Attestpflichten, die verteilt wurden. Also, dass wenn man fehlt vom Unterricht, dass man einen Attest nachliefern muss, um zu zeigen, dass gründen muss. Und manche Schüler, die oft fehlen, haben dann diese Attestpflicht bekommen. Mhm. Und deswegen haben wir unseren Abi-Jahrgang Abi-Testpflicht genannt. Also Topical, irgendwie was Besonderes, fand ich jetzt auch nicht überragend. Wir waren der erste Doppeljahrgang, also wir waren ja, wir waren die Ersten, die nach 12 Jahren Abi gemacht haben, vor uns die nach 13 Jahren, das heißt, wir sind zu zweit, also zwei Jahrgänge auf einmal sind, haben Abi gemacht. Deswegen, da kannst du nicht irgendwie A, ja, B. Wir wollten uns erst nennen Abigasmus, wir kommen doppelt. Oder A, B neugierig. Sowas, aber wurde uns verboten. Sexuelle Sachen wurden uns verboten. Echt? Ich habe mal von einem Jahrgang gehört, der hieß Penis, Bums. Dieses Abitur, 13 Jahre Konzentration und jetzt geben wir Gas. So als Nazi. Ja, aber das, also aber ich glaube, mit Abi war auch noch irgendwas. Abi Hitler oder sowas. Keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Ich bin ziemlich stolz auf Abi neugierig. Ich glaube, den hau ich raus. Völlig ohne Kontext. Einfach hau ich raus. Vielleicht mit meinem anderen, mit meinem Fake-Account. Ach, schon mal 8 Favoriten in 6 Minuten. Es ist nicht so gut eigentlich. Ne? Es entwickelt sich nicht so gut eigentlich. Ach, ich weiß es nicht. Oh, Leute, jetzt geht's aber los. Jetzt ist los, jetzt kommen die großen Leute, die dich retweeten. Oh, da hat jemand retweetet. Ja, aber den kenne ich gar nicht. Es ist übrigens so, dass Leute, die retweeten und null Follower haben, die größten Arschlöcher auf diesem Planeten sind. Die wollen einen demütigen und ich hasse sie. Und du hast sie und alle Menschen hassen sie. Ich finde, man sollte erst ab einer gewissen Followerzahl retweeten dürfen, weil ansonsten freut derjenige, der retweetet wurde, sich drüber, ohne dass tatsächlich was dabei rumkommt. Das finde ich einfach furchtbar. Das war eine Twitter-Nerd-Folge. Ja, das war die Folge 10. Wir wollten eine Folge, die komplett unlustig war. Nee, wie du moderierst ab. Was? Hä? Ich bin gerade zum ersten Mal in meinem Leben, es war wie so ein Flash, mir ist schwarz vor Augen geworden. Ich habe plötzlich angefangen zu moderieren. Das war wie so ein. Und reißt mich da einfach so raus. Man darf schlafwandelnde Menschen auch nicht aufwecken. Achtung, einen habe ich noch. Letztens ich so zu meinem besten Freund. Manchmal fühle ich mich irgendwie leer und ohne Antrieb. Und dann eher nur so zum Mitnehmen oder zum Hieressen. Den fand ich sehr gut. Auch, ne? Man baut eine Erwartungshaltung auf. Wie trocken ich schon bin. Ich lache noch niemals mehr drüber. Ich sage aber, ja, der ist sehr gut. Der ist sehr gut. Der kriegt 9 Punkte. Aber das habe ich tatsächlich schon häufiger gehört in amerikanischen Podcasts und sowas, dass Comedians nicht über Gags lachen. Weil sie sofort im Analysemodus drin sind und sofort sagen, ja, sehr gut gemacht. Genauso wie sich Horrorfilmregisseure nicht in Horrorfilmen erschrecken, sondern sagen, sehr gut. Da wie dieser Dämon aus dem Schrank gesprungen ist, sehr gut. Wie plötzlich sehr der Fisch gut. Vor der Kamera erschienen ist. Sehr unerwartet. Eigentlich ist Horror und Comedy relativ ähnlich. Ja, finde, ne? Ich auch. Man baut immer eine Situation auf und versucht dann zu schocken. Es ist auch bei mir so, ich finde die lustigsten Filme, also die Filme, die ich am lustigsten finde, sind meistens nicht Comedy-Filme. Also ich finde, Horrorfilme sind oft sehr, sehr lustig. Ich weiß nicht, Into the Woods oder so. Also da sind so Szenen bei. Da kann ich nicht einfach, da muss Kevin ich einfach lachen. The Grudge finde ich auch wahnsinnig lustig, wie dieses kleine Kind die Treppe runterläuft. Der Exorzist ist für mich ein Comedy-Klassiker. Aber ich hab mir tatsächlich letztens einen guten Tweet überlegt. Und zwar, also hatten wir heute ich drehe ja Comedy-Videos für YouTube. Und da hatten wir diese Situation. Das soll Comedy sein? Dass wir. Der war böse. Dass wir draußen in der Öffentlichkeit gedreht haben. Und dann hab ich mich mit meinem Schauspielerkollegen unterhalten innerhalb der Szene. Und es war ein geskripteter Gag. Und dann die Leute, die in dem Moment dran vorbeigelaufen sind, haben gelacht und haben gesagt, der war gut. Und dann dachte ich mir, würde das eigentlich in einen Comedy-Sketch passen, dass wenn die Leute was Lustiges sagen, die Leute, die gerade vorbeilaufen, drüber lachen? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich, und dann bin ich zu folgendem Gedanken gekommen, eigentlich bilden Komödien die traurigsten Welten der Welt ab, weil niemand über die Witze lacht. Über die Witze, über die der Zuschauer lachen soll, lachen die Leute innerhalb der Komödie überhaupt nicht. Nein, weil, das heißt, die müssen in den traurigsten und verstörendsten Welten spielen Komödien, weil niemand über die Witze lacht. Ja, das sind die Brüche, mit denen man spielt und so. Ist auch wirklich nicht so eine wahnsinnige Erkenntnis. Wenn man sich eigentlich wenn man deine Gedanken, die du als wahnsinnige Erkenntnisse raushaust, auch immer auf die Kernaussage reduziert, kommt meistens auch nicht so. Aber also wenn man sagt jetzt, also wenn man jemanden befragen würde, die Welt, in der eine Komödie spielt, ist die eher lustig oder unlustig, würden die meisten sagen, eher lustig. Aber ich drehe das Ganze um. Ich sage, nein, gerade Komödien spielen in der unlustigsten Realität, weil niemand über die Witze lacht. Du bist der Clown, der weint, wenn alle lachen. Das ist, glaube ich, mal so ein Spruch, den man irgendwann gesagt hat, der eigentlich genau das auch ausgesagt hat. Schon vor 100 Jahren. Tut mir leid. Nee, war eine gute Erkenntnis. Machen wir jetzt noch Sportkanal oder nicht? Unsere Sportrunde. Lass uns das in der nächsten Folge machen. Dann machen wir in der nächsten Runde Sportkanal und ja. Also heute war Folge 10. Und in der nächsten Folge nehmen wir dann den einen Kommentar, den wir bekommen haben, mit euren Lieblingsstellen. Den haben wir noch aufgeschoben. Stellen das vor. Schieben wir auf. Der Folge entsprechend. Und wir haben auch die Liste der Gründe, warum man aufschiebt, schieben wir auch. Machen wir nächste Woche noch weiter. Machen wir nächste Woche weiter. Und wir wissen auch, ihr habt es auch aufgeschoben, eure Aufgabe, die wir euch gegeben haben, mit sucht eure Lieblingsstellen, nennt uns die. Habt ihr auch aufgeschoben, ist okay. Diese Folge habt ihr gelernt, zumindest zur Hälfte gelernt, warum ihr das aufgeschoben habt. In der nächsten Folge können wir das ja mal dann besprechen. Ja. Bis zum nächsten Mal, wir verabschieden uns ins Wochenende. Das war Florentin Will, vielen Dank an Florentin Will. Ja, und natürlich auch vielen herzlichen Dank an Stefan Titze. Der heute natürlich wieder eine gute Leistung abgeriffen hat. Ach, und natürlich könnt ihr ihm auch gut folgen auf Twitter, @StefanTitze. Haut er da richtig gute Sachen raus. Und ihr könnt ja mal ihn so ein bisschen beobachten. Das wär's für mich. Das UFO hebt ab. In 3, 2, 1.